better. So viele Sachen, aber ich bin eher der Instrumentwaffen. Berlin. Musik, so viele leere Sachen, aber ich bin eher der Instrumentwaffen. Musik. Musik, yeah, Musik, yeah, yeah.